Versteck mich, wo du mich nicht findest, damit auch du mich mal findest. Hab mich selber um mich gemeldet und frag mich ständig, wo du bist. Ich will nur, dass du weißt.